Aber wenn du merkst, dass bald nimmer kannst, dann kann es sein, dass so ein Zepter herkommt, der es gut mit dir meint. Das ist an deine Zeit, wo du weiter tanzt, auch wenn's nimmer kannst. Dann ist es gut, hängst dich an den Droh, lass dich nimmer los, bis dass du merkst, ist das jetzt mein Los. Erst wenn's dich weiß, dann schaukst das an den Kreis, oder ob's den Holt weiter schmeißt. Gerade wenn's du merkst, kommst, dann kann es sein, dass so ein Zepter herkommt, der es gut mit dir meint. Es ist dann deine Zeit, wo du weiter tanzt, auch wenn du nicht mehr kannst. Los, bis das